SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Virus, das heisst, jetzt gibt es eine 3-Stunde urbane elektronische Clubmusik und somit herzlich willkommen. Ich bin der Mental X, du hörst Mental X Electronic, dein wöchentliche Elektronika-Magazin hier auf dem Sender. So, heute ganz frei nach dem Thema Katara und Forerunners. Ich habe das samtweiche, wunderschöne Tech-House-Tracks aus Litauen mitgebracht. Deep Trans Sounds aus Arizona und fantastische und vor allem sehr melodische Techno-Beats aus Argentinien. Anfangen möchte ich mit einem, naja, wie willst du das jetzt bezeichnen? Ein Chill-Out-Techno-Track? Klingt ein bisschen widersprüchlich, aber gibt es anscheinend wirklich. Das ist ein Cruster mit Devil May Cry. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. We'll be right back. perfekt miteinander. Sei es als DJs, sei es gemeinsam im Tonstudio oder auch als Liebespaar. Und das macht sie so unfassbar cool. Das sind Danito und Antina aus Köln. Im Moment sehr erfolgreich, unter anderem auf Parkett Music, aber auch auf Stil von Talent und viele, viele Labels mehr. Ich hoffe, die kommen bald mal in die Schweiz. Naja gut, das Hive an das Nordstern wird sicher früher oder später mal reagieren. Apropos Hive. Hey, heute zu oben. Fantastisches Line-Up im Hive. Ist heute so ein Stil von Talent. Du weißt, was das bedeutet. Oliver Kolecki legt auf. Und nicht nur das. Nein, als Live-Act kommt der fantastische, wirklich grossartige Jungmeister von Sachen Techno, nämlich der Rainer Zonenfeld. Mehr Veranstaltungs-Tipps online auf srf.ch/mentlex und meine Party-Tipps in guter Stunde. Sounds für die kalte Jahreszeit oder einfach Neues aus dem Haus. Paul Heisendonk aus Holland, der hat ja sein berühmt-berüchtigtes Label Manuel. Und neu am Start Betty mit Shinnok und in 2 Wochen aus wirklich wunderschöne Deep Trance-Nummer. zum zweiten Mal heute oben mit dabei. Das kommt aus Südamerika, genau gesagt aus Argentinien. Andre Medicament Swing. Und der Remix hier ist von East Café. Beide Produzenten, sowohl der Produzent wie auch der Remix, ist eine absolute Grösse, gerade so in diesem Progressive House Sektor. Und das hörst du einfach darum auch ein Replay. Episode Mentalix Electronic ist gerade mal 30 Minuten alt. Da sind wir beim ersten Essential Tune. Und wir gehen nach Litauen und zwar zum Donatello. Das DJ-Urgestein, der Cliff Henry, magst du dich vielleicht noch erinnern, das ist der eine DJ von Peace Division, hat nochmal als äußerst beeindruckender DJ beschrieben. Aber eben, wer ist das jetzt schon nochmal gesehen, der Donatello? Der Donatello kommt eben, wie gesagt, aus Litauen und richtig bekannt worden ist er mit dem Remix Contest 2011 für den DJ Sascha seine Cut Me Down. Er ist ja dann auch haushoher Gewinner gewesen, so heisst es richtig. Und seither produziert er seine sehr smooth und sehr groovigen Techno-Sounds auf allen möglichen Labels. Das hier ist die Comedy von Donatello aus Litauen, die heisst Kataron. Hintergrundinfos zu ihm findest du auf srf.ch/mentalx. We'll be right back. Er ist mitunter einer der eigenartigsten Produzenten, die in den letzten 25 Jahren damit zu tun hatte. Rede ich vom Kanadier, vom Max Graham. Tja, ich habe mit ihm mehrere Jahre auf Soak Records zusammengeschafft und er ist wirklich äußerst kompliziert. Und auch musikalisch kann er sich nie so richtig entscheiden. Richtig bekannt geworden ist auf Hope Music, das Label von McGraw. Dort hat er irrsinnige und wirklich wunderbare Techno-Tracks produziert. Und wenn sich gefunden hat, er müsste jetzt einfach Rave machen, dann ganze EDM-Sound erfolgen und dann ist es richtig tragisch geworden. Jetzt meldet er sich wieder zurück und jetzt ist wieder deep. Naja, wie auch immer, der Track allein, das ist das, was zählt und der hat er ganz wunderbar gemacht. Max Graham mit Moonchild. USA sind Geburtsstätte von der House Music. Und auch beim Techno haben sie natürlich viel dazu beiträgt, insbesondere natürlich Städte wie Detroit und Chicago. Dass es aber dann weltweit ein Erfolg geworden ist, da hat es dann Europa gebraucht. Gerade England zuerst natürlich mit einer ganzen Acid-House-Bewegung und später die Deutschen mit Techno-Sound und schon hat das angefangen. Und das ist inzwischen schon fast 25 Jahre alt. Aber was passiert zurzeit in den USA? Gut. Die USA hat sich wieder ein bisschen erholt von diesem ganzen EDM-Trash-Sound. Inzwischen gibt es richtig coole Underground-Festivals und auch die Musik ist um einiges wieder bunter geworden. Also, wir haben kein klassisches Elektrohaus mehr, sondern zum Beispiel wie Diomi Herbo aus Phoenix, Arizona. Auch Deep Trance und Deep House Music und zwar auf einem extrem hohen Niveau, wie du hörst. Das ist Far Runners mit We Can't Deceptions. Dimitri Moller schon wieder einmal mehr aus Weißwasserland kommt und hat sich wirklich spezialisiert auf wirklich eine sehr, sehr frische Art und vor allem eine sehr groovige Art von Techno-Sounds. Ich bin ein riesen Fan von ihm. So, wo kriegst du das Wochenende exakt einen solchen Sound? Du musst nicht mal bis morgen zu oben warten, du kannst sogar schon heute zu oben in den Ausgang und zwar im Hive Club in Zürich. Stil von Talent ist dort der Oliver Kolecki, der Labelchef, gerade höchst persönlich. Und nach seinem letzten Album, hey, The Arc of Tension, das ist ja wirklich ein progressives Meisterwerk gewesen. Aber es ist ja so, wenn eine Labelnacht ist, ist nicht nur der Chef selber am Start, nein, live der Rainer Sonnenfeld. Und wenn du bis in meine Sendung los hast und weißt, so, praktisch jeder Track ist einfach wirklich eine Granate. Also Oliver Kolecki mit einem Stil von Talent, mit Live-Act, unter anderem vom Rainer Sonnenfeld. Und Moonwalk kommst du heute gezogen im Hive Club. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, Playlisten, gefeatured Acts vor der Woche und natürlich den Podcast zum gratis downloaden. Das alles findest du auf srf.ch/mentlix. Den Podcast bekommst du auch gerade auf der Nachtsendung auf iTunes. Schönes Wochenende. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Messiahs. Hallo, was ist denn jetzt los? Pascal Feos und Tony Reyes mit einem Remix für den Betoko und die beiden tun sehr, sehr spacey. Gut, man muss auch dazu sagen, die zwei machen beide schon über 30 Jahre Musik, sei es als DJs oder auch genau als Produzenten. Pascal Feos zum Beispiel hat 1991 ein Projekt mit Mike Morris namens Resistance gegründet und war so einer der ersten Superstar-Live-Acts auf dem Sven Beth, seinem damaligen Hardhouse-Label. Und Pascal Feos ist eben auch so ein Typ, der immer und konsequent wirklich so den Finger am Puls hat. Genauso wie der Tony Reyes, ebenfalls einer vom Sven Feld, seine Jungs. Und das ist ihr neuer Remix für den Puerto. Thank you. kurz vor der 9 Uhr. Los ist SRF Virus. Ich bin der Mental X. Ich bin zuständig am Freitag oben für das Elektronische. Heute frei nach dem Thema Katara und Forerunners. Hast du erst gerade spät reingeschaltet? Kein Problem. Playlisten und die ganze Sendung zum gratis Download als Podcast findest du gerade nach der Sendung auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich auch noch auf iTunes. Ab der 11 Uhr steht das Ganze für dich parat. So hast du eine schöne Idee oder Gedanken gemacht, wo das Wochenende in Ausgang gehst. Normalerweise setze ich auch Prioritäten vor allem eben auf den Samstag oben, aber heute zu oben. Also ich meine, es heift. Das Hive in Zürich, das hat immer wirklich fantastische Line-Ups. Aber der November ist ja unglaublich. Ich habe übrigens den Flyer einmal gepostet auf meinem Facebook-Profil. Du kannst es mal anschauen. Es sind etwa 6 oder 7 Veranstaltungen, die wirklich grandios sind. Und eine davon, die ist heute oben. Was genau und wie passiert es, dass ein paar stehen? SRF Virus Mental X Club Selection. Heute zu oben am Freitag bekommst du im Hive in Zürich Stil vor Talent. Der fantastische, unerreichbare Oliver Koletzki kommt wieder einmal. Er hat ja gerade sein Album «The Arc of Attention» rausgebracht und es war ein unheimlicher Erfolg. Er kommt nicht allein, sondern er bringt seine Pferde im Stall mit, sprich Live-Act aus Holland, der Rainer Sonnenfeld und die beiden Italiener von Moonwalk. Aber auch morgen geht es im Hive zur Sache auf die Jagd, sprich Weitlingsheil. Das ERA, eine Kult-Location, Kult-Club aus den 90er Jahren, macht ja vor allem immer im Sommer die ganze Blumenparty. Jetzt gibt es Herbstpartys. Mit von der Partie ist der Jesse J, der Gogo, der Bruder Gill und der Mental X, sprich ich. Aber auch in Basel geht morgen oben einiges ab. Und zwar im Nordstand Tiny Stört. Das ist eine von denen DJ-Frauen, die gerne mal Vinyl auflegt. Auch wenn ich das nicht mehr 2017 kann verstehen, weil du hast einfach wirklich eine ganz, ganz, ganz reduzierte Auswahl, was überhaupt noch auf Vinyl gepresst wird. Wenn ich denke, was ich da wöchentlich zwischen die 800 und 900 Tracks zugeschickt kriege, beim Vinylmarkt ist es gerade mal so 50 Scheiben. Und 50 Scheiben allein sind nicht geil. Also, naja, jedem das seine. Hintergrundinfos zu der heutigen Show auf srf.ch/mentalx. Bye. allerhöchste Zeit wieder mal für einen Klassiker. Und in den letzten 17 Jahren, wo ich die Sendung mache, hat sich natürlich einiges angesammelt. Heute zu oben habe ich mir einen Track ausgesucht aus dem Jahr 2007. Da ist gerade die wirklich furchtbare Minimal-Techno-Ära zu Ende gegangen. Und einer von diesen ganz, ganz grossen Tracks aus dem Jahr 2007, der ist vom Nick Muir höchstpersönlich. Jetzt fragst du dich vielleicht, Moment. Wer ist der Nick Muir? Ja, das ist schon ein SI-Produzent, der auch unter anderem das Label Bedrock betreibt. Und zwar hat er den Track I Feel Real auf Mashatronic Music rausgebracht. Das ist ein deutsches Label. Und das wiederum, hinter Mashatronic steckt niemand anders als das Sid Inc., wo ja heute auch äußerst erfolgreich ist. Also auf Mashatronic Music aus dem Jahr 2007 der fantastische Nick Muir mit I Feel Real. Massive. unglaublich. Evolving, so heisst das Album von DJ Martin, sprich von Human Element, wo man Monat dann auf Iboga rauskommt, dänisches Goa-Label. Und ich habe hier nie ein Hehl oder ein Geheimnis daraus gemacht. Goa oder Progressive Trance, wie es dann oftmals fälschlicherweise bezeichnet wird, finde ich wirklich dankbar eine von der schlimmsten Musikrichtungen. Etwas, was sich überhaupt nicht in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Aber eben genau solche Leute wie der Martin, der hat mich immer überzeugt, weil er ist einfach immer 5 oder 6 Schritte weiter gesehen als alle anderen. Und das hörst du auch. Das Album ist unfassbar deep, es ist unfassbar sexy, es ist ein Technoid und hat eben immer noch ein bisschen den transigen Touch, wirklich grandios. Nach letzter Woche, wo ich Double-O-7 vorgestellt habe, ist es diesmal Overflow. Das ist Human Element, wirklich einer der besten, in Anführungszeichen, Goa Psytrance-DJs. We'll be right back.

lange nicht mehr gehört von Saharset aus Tel Aviv. Er gehört ebenfalls so in die Entourage rings um den Guy Jared, Gael Mansour und auch Lonian. Das ist sein aktueller Remix auf Click Music, ein belgisches Label, und zwar für Levels. So, die heutige Episode mit dem Namen Qatar and Forerunners kannst du in guter Stunde gratis downloaden auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich bekommst du es auch auf iTunes. Eine for free Playlist ist dann ebenfalls online und ich sage, genieße das Wochenende, die einen oder anderen von euch würde ich sicher morgen so oben noch im Hive sehen, im Club. Und sonst, alles spätestens am nächsten Freitag hören wir uns wieder ab. Dann sind wir wieder für dich live hinter den Turntables im Studio am Moment shaken. Kommt gut aufs Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.